Verständnisses. Und er macht einen Anfang mit einer spontanen, direkten Ausführung künstlerischer Akte, die sich nicht in den herkömmlichen Formen des Werkes, sei es nun ein Bild oder ein Buch, vermitteln lassen. Die Freisetzung der schöpferischen Energien ist ein positiv zu wertendes Ergebnis des Dadaismus, der andererseits wegen der Zerstörung der bisher gültigen und heute noch Geltung beanspruchenden Kunst- und Literaturformen als negatives Ereignis gesehen wurde. Der Autor dieser Sendung geht von der These aus, dass der Dadaismus nie ein Ismus im Sinne einer Lehre war, sondern eine Bewegung, die Anregungen und Anstöße gab. Da Dada sich ganz entschieden gegen die museale Kultur richtete, sind das Ausstellen von Dada-Bildern, die Überlieferung von Dada-Fotos und der gedruckten Zeugnisse, ja auch die Erzählungen alter Dadaisten über Dada nicht tauglich, Dada zu präsentieren. In der folgenden Werkstatt wird der Versuch gemacht, Impulse, die von spontanen Dada-Manifestationen ausgingen, umzusetzen. Dabei geht es nicht so sehr um eine Wiederbelebung, als um eine Überprüfung von Dada-Praktiken, also um die Fragen, lässt sich die befreiende Unbekümmertheit und Unbefangenheit im Umgang mit Texten und Kunstansprüchen wiederherstellen? Ist die infantile Freude am Spaßmachen und an Unsinnsproduktionen noch wirksam? Lassen sich heute noch Leute durch Dada-Beschimpfungen provozieren oder irritieren? Die Werkstatt wurde 1973 produziert als ein Versuch, Dada phonetisch zu inszenieren und die Lebendigkeit einiger Dada-Spiele zu überprüfen. Hören Sie nun Dadaphon von Paul Pörtner. Ja! Der Wer Stuhl. Diesen Tag lebt, lebt immer. Aus den Tresors der Intelligenz sind die Geheimmittel tausendjähriger Kulturen geraubt. Die Kunstbörsen stellen die Zahlungen ein. Die Menschen erfrieren mit unterbundener Nabelschnur ihrer gottgewollten Abhängigkeiten. Dada. Was bedeutet uns Dada? Diese Frage stellten wir uns zuerst, Manfred Niehaus und ich, Paul Pörtner. Wir nahmen uns vor, unsere Dada-Rezeption zu überprüfen. Die Wirkung Dadas auf die Kunst und Literatur unserer Zeit ist ja unverkennbar, aber eigentlich noch nicht hinreichend geklärt. Vieles, was heute neu erfunden wird, ist schon von Dada vorweggenommen worden. Aber Dada ist historisch. Genauer, Dada war aktuell zwischen 1916 und 1922 etwa. Dada entwickelte sich als Antithese zur bürgerlichen Kunst und zum Expressionismus. Und das ist vorbei. Wir wollen weder den Dada von gestern feiern, noch Neo-Dada machen. Wir benutzen Dada-Spielanweisungen, Dada-Texte, als Vorgabe für eine spontane Dada-Revue, die wir live inszenierten und dann als Hörspiel montierten. Die ersten, die unsere Dada-Konzepte und Texte übernahmen, waren die drei Sprecher und fünf Musiker. Sie vertraten Dada-Positionen, manifestierten ihr Dada-Verständnis. Der Komponist fand, dass es keine eigentliche Dada-Musik gegeben hätte, und so vertonte er einige Dada-Texte in einem Pseudostil. Unsere Hommage à Dada gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden Simultangedichte, also Dada-Poesie und Dada-Spiele nach Anweisung der Dadaisten geboten. Eine Klassikerlesung aller Dada, von Roll Hausmann angeregt, heißt: Man lese aus dem grünen Heinrich von Gottfried Keller laut einen beliebigen Satz vor, wiederhole diesen Satz mit wechselndem Ausdruck, sodass die Lektüre zu einem Spiel mit dem Text wird. Eine andere Anweisung betrifft das Lesen von Tageszeitungen. Sie werden zuerst zerrissen. Die zufällig sich ergebenden Ausschnitte des Textes werden verlesen. Es können aber auch Zeilen ohne Beachtung der Spalteneinteilung und des Umbruches quer gelesen werden, sodass sich Reihen von gebrochenen Sätzen und Worten ergeben. Eine Art Live-Collage. Von der bruitistischen Poesie wurden einige Mundgeräusch-Improvisationen aufgenommen, auch ein Lautgedicht wurde umgesetzt. Im zweiten Teil konfrontierten wir die Dada-Sprecher und die Dada-Phoniker, das heißt die Musiker, mit einem Männerchor als Publikum. Das aggressive Dada-Tribunal wirkte zuerst einmal als Provokation. In der zweiten Wiederholung wurde der Chor zu Reaktionen und Zwischenrufen ermuntert. In einer dritten Phase übernahmen Mitglieder des Chores die Rolle der Dada-Provokateure und spielten ihre eigenen Dada-Rezeption vor. Eine spontane Dada-Poesie einfachster Art nahm Kinderverse, Abzählreime, volkstümliche Sprüche als Material eines Rondos, das von Mitgliedern des Chores und den Sprechern ausgeführt wurde. Eine Probe also auf eine anspruchslose Art von Poesie, die Dada als Vulgärpoesie bezeichnete, unter dem Motto: Dilettanten, erhebt euch. Im dritten Teil reflektieren wir ganz kurz einige Erfahrungen der Mitspieler an diesem Dada-Spiel. Die Frage, was bedeutet uns Dada heute, soll zu einer kritischen Überprüfung von Dada-Haltungen und Dada-Konzepten anregen. Auch die Hörer dieses Hörspiels. Da, da, da, da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da war damals ein Ende da, da und da war ein Anfang da. Es war immer da. Und der Sprung von da zu da hieß Dada. Daddy, Dada. Daddy, da, da. Es war einmal. Did Daddy die? Es war einmal ein da. Alles cool. Und ein da. Blöde Frage. Feststellung. Daddy. Kadaver. Daddy. Daddy war kein Ismus. Daddy war auch kein Istmus. Denn er hatte keine Spalte. Wie kann Dada sterben, da Dada nie da war? Was sagst du mit Dada an? Nimm's leicht mit leicht. Dada war keine Selbst Bewegung. Wenn sie stinken. Dada ist Gift für die Seele. Dada ist zersetzend. Dreimal. Dada ist ätzend. Dada ist brennend. Dada, alles. Dreimal ist schlucken. Und unästhetisch zugleich. Morgen brauch schütteln. Und dann spülen. Dada, nimm's leicht mit Reichen. Tropfen. Selbst wenn sie stinken. Da. Was fängst du mit Dada an? Da. Nur nicht ernst nehmen. Dada macht Spaß. Da. Dreimal schlucken und dann spülen. Dada ist so ansteckend idiotisch. Dass ihm nur aus jedem braven Mann ein Idioten macht. Da war ein Ende da. Da Rüfe. Da war Dada. Ein Anfang. Dada ist eine jungfräuliche Mikrobe. Die wahren Dadas sind gegen Dada. Die Antwort auf die Frage, was ist Dada? Ja, wahrhaftig, Sie haben recht. Ordre, désordre, moi, non moi, Affirmation, Negation. Dada gibt es nicht und wir möchten, dass jeder mal das Negation. Nécessaire. Nécessaire. 391 verschiedene Haltung und Färbung, je nach dem Geschlecht des Vorsitzenden. Ach, Dada ist international. Heinrich. Mit edlem Gestus. Zara. Und mit feinem Anstand. Verschieden ist der Fünsch, ja, ich wäre ein Segelschiff. Ja. Das gibt es wieder. Widerspreche mir in jedem Moment. Da ich nicht lüge. Ich wäre nicht jemand, dem ich trauen würde. Tue genau das Gegenteil von dem, wenn ich sage, dass ich lüge, was ich anderen Leuten vorschlage. Ist ich nicht Kunst lüge. Amerikanisch. Die Windelschrau beschraubt sich fest und schraubt die Windsbraut an den Wind. Es kracht der große Also ich gehe noch weiter indem ich behaupte, solche Worte wie die Wahrheit Was ist Wahrheit? Sie sind völlig, völlig blödsinnig. Das Wahrheit. Mir ist Wahrheit. Es sehr wichtig, nicht irgendeiner Gewohnheit rein. Verpflichtet zu rein. Sein. Rein! Hinter. Rein. In den. In den Graben. Hinter jedem Satz hat man Originalität ein ist ein Luftblasen. Das wollte ich eben sagen. Missverständlich angedeutet. Ein Mord begehen. Und hinter jedem Satz. Keine Maler mehr, keine Schriftsteller, keine Musiker, keine Bildhauer. Nur den Instinkt. Unmissverständlich anzuhören. Keine Legion, keine Republikaner, keine Royalisten, keine Imperialisten, keine Anarchisten, keine Sozialisten. A priori. Kein jede Erklärung. Keine Bolschewiken. Gemäß Dada dürfen wir keine Kontrolle über uns selbst bewahren. Alle setzen auf. Tada, tada, tada. Ich bin an die Künstlerisch. Ich wie will man das Chaos ordnen? Das Gas ordnen? Bin, wer ist? Bin dass die unendlich. Ich lüge, wenn ich sage, ich bin. Variation bildet. Nein, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich bin. Menschen. Ich bin ja nicht, wenn ich lüge. Ich bin ja nur, wenn ich nicht ich lüge. Nein, lügen. Pierre ist ein Mann. Nur, die Gesellschaft ist verrottet. Aber es gibt wenn keine Dada-Wahrheit. Wenn ich bin, blind kann ich auch nicht lügen. Man braucht nur eine Behauptung auszusprechen. Und schon wird die gegenteilige Behauptung Dada. Dein Lebensweg ist absurd. Sud, Surt, Sumserum. Gebt alles auf. Gebt Dada auf. Gegen Kontrolle. Mann. Schweine. Kontrolle. Einen Zustand der Schläfenbegleitung. Mann. Kontrolle ist besser. Ich gehe noch weiter. Indem ich behaupte, solche Worte wie Wahrheit, Kunst und Verhaftung sind blödsinnig. Ist doch blödsinnig. Alles gibt und uns Gelegenheit, Spaß zu haben. Oh. Wenn wir lachen. Vagenier wurden hier. Entleeren Vagenier wir uns. Vagenier wurden hier. Durch uns. Hindurch. Ich bin. Das ist es, was ich meine. Nur ich. Ich bin. Ein Zustand der Schläfrigkeit. Existiere. Exi. Da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Jetzt wird es viel besser. Das ist verflucht schwer. Da muss jeder Ton sitzen und das ist scheußlich, nicht? Eins und zwei. Charybdis, Biptis, Zwiebeldis. Zwiebeldis. Charybdis, Biptis, dann kommt Zwiebeldis. Also, dieser kleine See zum Beispiel. Diese meine holdselige Einsamkeit würde ein genugsamer Gegenstand sein für die Kunst. Obgleich niemand den Namen kennt, bloß wegen der Milde und Macht Gottes, die sich auch hier offenbart. Also. Dieser kleine See zum Beispiel. Diese meine holdselige Einsamkeit würde ein genugsamer Gegenstand sein für die Kunst. Obgleich niemand den Namen kennte. Bloß wegen der Bilder und Macht Gottes, die sich auch hier offenbart. Also, dieser kleine See zum Beispiel, diese meine holdselige Einsamkeit, würde ein genugsamer Gegenstand sein für die Kunst.

Trompeten bliesen, dass die Echos zersprangen. Steig auf die Jakobsleiter. Und Flammen waren voll Asche. Und glimmenden Sundersäulen der Mitternachtsafter. Unermüdlich plätscherte Lebensweg durchs Fest. Mit einem fernen Ohr. Die Toten. Valkyrie Eliasson B-Moll. Mit den Pantinen. Le quatre pieds aus gebackenen Korallenchoral. Als Lote von den Decken nieder. In den Ostereiern toben bunte Gewitter. 33 kleine Mädchen steigen in eine Kohlenmine. Stürzen lautlos die Laichlawinen. Die Abendmarschäle trinken den Vinum Periculosum. Die Familie ist der Ursprung der Familie. Der Edelweißwurm, ungeheuer aus Salz und Blumen. Monsieur le Poète avait un nouveau chapeau de paille qui est si beau. Serviergeneräle, welche schon Speicheljahresringe ansetzen. Und der Anna-Zillack-Minutenmispel, Minna von Barnhelm, Bitzbar von Mannhelm, von Holzhelm, Helmholz. Monsieur le Poète était un ange, c'est oiseau. Das Elmsfeuer rast um die Bärte der Wiedertäufer. Nähert sich von öffentlichen Denkmälern. Inauguralgaumen und Fruchtverknoten. Da kommt der Stimmer. Wir Wellnimi singen noch Trombei aus Karaffen. Frühreife Blitze. Bläst der schwarz gefärbte Weltgeist. Picastra und Zwillinge nach meiner Wahl. Der Epibelindikler Kimmelturkulum Immenschwanz. Katharina Ondulata. Das Arschleder der Panikvogel. Vokalkabalen. Blitze unter 15. Die Adlerquell. Das Maskenfleisch. Die Notenduft. Den Augenschutt, die Wankelmutter, die Stubenschnecke. Die Luft gerinnt zu schwarzem Stein. Aus fleischigen Stammbäumen klagen erotische Blöcke. Die Nacktheit der Frau ist weiser als die Leere des Flusses. Der Lynchgong heult. Lop, lop, stellt vor. Rauchende schwielen Hemden um den kugelrund gegockelten Tonsuren aus den Rauchtalaren. Nous sommes devenus reverbères. Vom Modenrot reverbères. Rechtzeitig erkannte Angriffspläne der Assimilanzfäden. Orakelkanone. Dilettanten. Prozession des gendarmes en bouteille parapluie. Eloquenztreppen. Der Apfelschimmel erntet Most, die Quallenquappe altert Eier, die Rötelgeige wahrt den Rost. Wahnwitz, schrie er, Weltenei, wagt mich zu belüstern, wenn auch nimmer Schlamperei Rot bewährt die Küsten. Das Postamt ist gegenüber. Was geht mich das an? Verzeihung. Ich sah den Brief in Ihrer Hand und glaubte... Es kommt hier nicht auf Glauben an, sondern auf Wissen. Wege wacker im Gewesen, an Bad thront Herr Ephraim. Lobe zahl auf leisen Ohren, fettet und verzettelt ihn. Mergentheimer Satzung rum, Segen aus der offenen Hand. Politik, Kolleg, Pogrom, sagen Saigon Samarkand. Sie werden es kaum glauben, lieber Freund, aber ich liebe ihn nicht mehr. Von wem sprechen Sie eigentlich? Von jemandem, den ich geliebt habe. Ich bin auch um eine Illusion ärmer. Mein Favorit, ich meine, das Pferd, auf das ich gesetzt hatte, ist zurückgefallen. Ah, lieber Freund. Das Leben geht weiter. Es kommt auch mal wieder anders. Sie sind verbittert, lieber Freund. Glaubert mir, von Salz die Erde wiegelt mir die Saat gesinnt. Abert kalte Wechselpferde tafelt ob der Zauberin. In der Ecke leckt die Ratte, reisig quengelt Kreuz und Schmier. In der Natze finst die Quacke, säumig sandig Kreuz und Heer. Elle a un savon à la place du cœur. Nachbarin, euer Knie. Haben Sie schon einmal eine Wasserleiche gesehen? Noch nicht. Dann hüten Sie sich, schüchtern zu sein. Ein Segelpferd zirpt zur Geleier, der abwischende Ernte knost. Die Quallenquappe altert Eier, die Rötelgeige wahrt den Rost. Wahnwitz die Erde fällt den Ei, wag nicht zu belüsten, wenn auch nimmer Schlamperei. Und bewährt die Kruste. In der Natze finst die Quacke, säumig sandig Kreuz und ich widerspreche mir selbst. Gut, ich widerspreche mir selbst. Die Unterhaltung wird allmählich langweilig, nicht wahr? Ja, nicht wahr? Sehr langweilig, nicht wahr? Natürlich, nicht wahr? Klar, nicht wahr? Langweilig, nicht wahr? Ja, nicht wahr? Klar, nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Sehr langweilig. Nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Natürlich. Nicht wahr? Klar. Nicht wahr? Langweilig. Nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Klar. Nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Etwas Unwichtiges sehr breit und deutlich. Spiele besser gar nicht. Spiele etwas sehr Ekelhaftes, Widerwärtiges. Spiele etwas Wichtiges so undeutlich, dass man es kaum hört. Und des nächsten Zettels laut vor. spiele etwas Wichtiges so undeutlich, dass man es kaum hört. Spiele besser gar nicht. Spiele etwas Unwichtiges sehr breit und deutlich. Spiele etwas Wichtiges so deutlich, dass man es kaum hört. Was ist Wald? War 39 Jahre in unserem... Er scheiterte jedoch an. 6 ganz zu. Disco-Star Ricky Bruch nach der Einnahme von O. Herrenfriseuse Aushilfe Nu. Ein W ging es. Bemess. Prechen. Zu Bi. Dicke Geldfiss. So schlecht wie in Mülheim fragte Uerdingen, wo liegt das verantwortlich immerhin 3 und wer Leistung um dieses Bauprojekt such hatte Erfolg die KVB, das heiße Franz. Wenn die göttliche Miss B. Vortragsart, die sie mit Mimik, wie sie von Kritikern genannt und exakt einstudierten BW, weggenommen werden, um diesen Zustand zu beenden, Geld bekommt, sie hat sich wie gemein selten ist, dass jemand und super zu viel. Im gegenwärtigen Moment ist die Kirche Weg zu finden, die Hungernden zu speisen, Folgungen und Gewalttat verzichten und dann besteht ihr Gepäck aus moderne Komponisten wie 3 riesigen Schrankkoffern der Amerikaner John Cage, der... Bleibt es beim Dauerexperiment große Überraschung, der bisher Funkel 6 unbekannte Namen gegen Ochs, weil er... Im Verlangen sich vollends zu ihren Zentrationen wirtschaftlicher Macht in den, wie sie uns zugesichert ist, durch das Wort. Errechnet ist erheblich, den heblich aufbessern und seinen Vogel hat wohl ein Händler ab Kunden mit dem Preis stärker geschossen, der eine Version entgegengekommen als sonst. Er Bundesrepo in Israel, Millionen Beschäftigte in der, biedert er Franz Josef Strauß... Die Leute, die das Ganze, der Staat auf den Größten, die Erhaltung der letzten Zebra tanken. Con-Interessengruppen, Presseleute für beworben, sie ist fest davon überzeugt, das verlangt Gerechtigkeit, die massiven Unverbannten mit Menschlichkeit und billig. Neues Gewand zur Musik pass ihr seit Jahren die verwegen, sehenden Kleider, die ich selbst in Klänge zur Uraufführung entwerfe, wie sie sagt, anvertrauen, beschwören, K. Recht und fair, wenn jeweils der drängt, er zur Macht er. Europa sowie linkskatholische und Pazi Nuntius Bengsch in ihren Augen gerecht sein, ten den Händlern unter die zu einer nicht unerheblichen Arme greifen, sei es bei der FIFA-Unsicherung, der Devisen-Nanzierung und da beweglicher und homogener G. Geld sehen. Pater war einst Ghostwriter des gestürzten worden war. Dokopie eines Schreibens an das Ger Araber in deutschen Indie am... Das war Peter Onkelpotz, Mackelande Mollemann, Quotenbinden, Nockenschwinde, Zwackenkomm, Zahnungen, Zellscheide, Zellschwungen, Kinderabit, Malinzest, Redlinde, Redlinde. Nockelschwitte. Thank you. Ihr seid alle in den Anklagezustand versetzt. Angeklagte, erhebt euch. Hört ihr nicht? Erhebt euch! Setzt euch. Ihr erhebt euch ohnehin nie. Also bleibt sitzen. Hört ihr überhaupt zu? Düst nicht in euren Kalkschalen, Dickhäuter. Hornhäuter ihr. Also gut. Ihr seid ernsthafte Leute, nicht wahr? Ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft. Bis in den Tod. Der Tod ist eine ernste Sache, nicht? Ob man als Held stirbt oder als Idiot, das kommt auf dasselbe hinaus. Tod ist Tod. Ihr liebt den Tod, den die anderen sterben. Amor, bringt sie um. Lasst sie verrecken. Ah, eure Ernsthaftigkeit stinkt schlimmer als Kuhscheiße. Was Dada betrifft, Dada riecht nicht. Es bedeutet nichts. Geld stinkt auch nicht. Ein Mann, der Geld hat, ist ein ehrenwerter Mann. Geld stirbt nicht. Geld ist Gott. Gelobt sei das Geld. Dada ist eure Hoffnung. Dada ist nichts. Dada ist euer Idol. Dada ist nichts. Dada ist euer Paradies. Dada ist nichts. Pfeift, schreit, tobt, schlagt euch gegenseitig die Fressen ein. Und was dann? Ich sagte euch ja, dass ihr die blöden Hammel seid. Wir werden es euch zeigen. Wir werden euch alle ein wenig massakrieren. Wartet nur, balde. Wir werden euch eure faulen Zähne ausbrechen. Wir werden euch die eiternden Zungen ausreißen. Wir werden euch die verstopften Ohren durchbohren. Wir werden euch die morschen Knochen brechen. Wir werden euch die aufgeblähten, kotigen Bäuche aufschlitzen. Vielleicht lässt sich daraus Naturdünger gewinnen. Wir werden euch einige Organe extirpieren. Raus mit der Säuferleber, den Diabetikernieren, dem ekligen Geschlingel. Und diese hässlichen, schlaffen Geschlechtsteile, die ihr ja ohnehin nicht braucht. Ab damit. Abgeschnitten und weg. Aber ehe wir euch auch nur anfassen, müssen wir euch desinfizieren mit Vitriol. Euch gründlich säubern. Antisepsis. Kikeriki. Jetzt kommt ihr an die Reihe. Aufgepasst. Wir sind die Mörder. Die Lustmörder. Die Kindsmörder. Die Massenmörder. Dada macht Schluss mit euch. Ihr möchtet wohl gerne leben. Wie? Dada ist ein Krebsgeschwür. Dada infiziert mit Krebs. Dada befällt alle, die Dada fürchten. Gegen Dada hilft nur Gelächter. Dada ist indifferent. Dada verwöhnt euch. Dada kitzelt euch, bis ihr lachen lernt. Dada macht euch nichts vor. Dada spielt nicht. Dada ist ein Schrecken ohne Ende. Dada ist die große Säuberung. Dada ist der Wahnsinn des Wahnsinns einer Welt in den Händen von Banditen. Also, schreit nur! Ihr sollt schreien! Warum schreit ihr nicht? Ah, richtig! Ihr seid schon gestorben. Ihr seid schon verwest. Man hat euch nur zu begraben vergessen, ihr Leichen. Ihr seid alle in den Anklagezustand versetzt. Ich bin verdattert. Setzt euch! Angeklagte, erhebt euch! Hört ihr nicht! Erhebt euch! Setzt euch! Ihr erhebt euch ohnehin nie. Also bleibt sitzen. Hört ihr auch zu? Ja. Dada. Düst nicht in euren Kalkschalen! Dickhäuter! Hornhäuter, ihr! Ihr seid ernsthafte Leute, nicht? Jawohl. Ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft, bis zum Tod! Lasst sie verrecken! Ah, eure Ernsthaftigkeit stinkt schlimmer als Kuhscheiße! Was da da riecht nicht, das bedeutet nicht. Geld stinkt auch nicht. Ein Mann, der Geld hat, ist ein Ehrenwerter. Geld stirbt nicht. Geld ist Gott. Lob sei das Geld. Dada ist eure Hoffnung. Dada ist nichts. Dada ist euer Idol. Dada ist nichts. Dada ist euer Paradies. Dada ist nichts. Halt doch! Schlagt euch gegenseitig die Fressen an. Und was dann? Sagt euch ja, dass ihr blöde Hammel seid. Wir werden euch alle ein wenig massakrieren. Wartet nur, beide. Wir werden euch eure faulen Zähne ausbrechen. Wir werden euch die eiternden Zungen ausreißen. Wir werden euch die verstopften Ohren durchbohren. Wir werden die morschen Knochen brechen. Wir werden euch die aufgeblähten, kotigen Bäuche aufschlitzen. Aha. Vielleicht lässt sich daraus Naturdünger gewinnen. Und wir werden euch einige Organe extirpieren. Raus mit der Säuferleber, den Diabetikernieren, dem ekligen Geschlingel. Und diese hässlichen, schlaffen Geschlechtsteile, die ihr ja ohnehin nicht braucht, ab damit, abgeschnitten und weg. Aber ehe wir euch auch nur anfassen, Müssen wir euch noch desinfizieren mit Vitriol? Ich höre gern den Hieb auf nacktem Babyhintern. Oh, warum sie nicht langsam streicheln? Stiefelknechte still vergnügt begrüßen, jenseits jeder bürgerlichen Güte. Oh, sprich deutlicher, mach Platz in deinen feisten Dreckhügeln auf deinem Bauch. Durch ein gewaltiges, metaphysisches Rülpsen. Ihr seid ernsthafte Leute, nicht wahr? Oh, ernsthaft, ja. Ernsthaft, ja. Ernsthaft. Ja. Bis zum Tod. Ach, macht doch nicht so ein Gedöns. So, Rosa. Eure Ernsthaftigkeit, die stinkt schlimmer als Kuhscheiße. Oh. Was Dada betrifft, das riecht nicht. Das bedeutet nichts. Geld stinkt auch nicht. Der Mann, der Geld hat, ist ein ehrenwerter Mann. Geld stirbt nicht. Geld ist Gott. Was? Gelobt sei das Geld. Dada ist eure Hoffnung. Dada ist nichts. Dada ist euer Idol. Dada ist nichts. Dada ist euer Paradies. Dada ist nichts. Gepfeift. Schreit. Er tobt. Schlagt er doch gegen seine Fressen ein. Und was dann? Ich sagte euch ja, dass ihr blöde Hammel seid. Wir werden euch eure faulen Zähne ausbrechen. Wir werden euch die eiternden Zungen ausreißen. Und wir werden euch einige Organe extirpieren. Raus mit der Säuferleber, mit diabetischen Nieren, diesem ekligen Geschlingel. Und diese hässlichen, schlaffen Geschlechtsteile, die ihr ja ohnehin nicht braucht. Ab damit, ab damit. Aber ehe wir euch auch nur anfassen, müssen wir euch desinfizieren mit Vitriol. Euch gründlich säubern. Antisepsis. Dada ist besser. Kikeriki. Dada macht Schluss mit euch. Ihr möchtet wohl gerne leben, was? Ja. Dada ist ein Krebsgeschwür. Dada infiziert mit Krebs. Dada befällt alle, die Dada fürchten. Gegen Dada hilft nur Gelächter. Die Dada verwöhnt. Dada ist indifferent. Da bin ich aber ganz ernst. Dada verwöhnt euch. Dada kitzelt euch, bis ihr lachen lernt. Dada macht euch nichts vor. Dada spinnt nicht. Dada ist ein Schrecken ohne Ende. Dada spinnt. Dada ist die große Säuberung. Dada ist der Wahnsinn des Wahnsinns einer Welt in den Händen von Banditen. Also, schreibt so! Hallo, Frau Wasserer! Ihr sollt schreien! Dann schreit ihr nicht! Richtig! Ihr seid schon gestorben! Ihr seid ja schon verwest! Man hat euch nur zu begraben vergessen, ihr Leichen! Ihr Kanalwanzer! Was Dada ist? Nee. Alles ist Dada. Dada, richtig. Dada stinkt nur. Dada stinkt nur, richtig. Ja, ja, Genau wie ihr Stinkers, ihr Würmer, ihr. Ach, hör auf, Dada macht die größten Würmer wieder. Oh, was stinkt denn da hinten? Ich glaube, 1000 Dada. Ja, bestimmt, der reiß ich gleich den Milz aus. Was ist aber deine Dada los, mein Lieber? Ich schon längst verdammt. Ja, du, komm her, du. Komm, Ludi. Ich bin schon von ganz anderen laufen gegangen, wo Dada ist. Deine Art. Ja, du Dada-Klemmer da, bist doch still, mehr geht doch noch rein. Dada glättet die gekräuselsten Haare. Jawohl. An sämtlichen Körperteilen. Das ist ein Haarwuchsmittel. Wir wollen das sehen. Dadas. Jawohl. Das macht nichts. Dada ist ein Haarwuchsmittel. Da werden selbst alte Schrubber wieder neu. Geht's? Jawohl, das ist Dada. Geht zu eurer Mutti und sie macht euch Dada Dada. Ja, ja. Die dort. Nee, die meisten von euch, ihr wisst ja gar nicht, was Dada heißt, was Dada ist. Lasst euch mal verdaddern. Dann wisst ihr, was los ist, ihr Dada-Brüder. Ihr stinkt doch zum Himmel, ihr Dadaisten. Ja, ihr habt den Dadderisch in den Knien. Ja. Ihr seid manche. Schon nicht mehr da, ihr seid da. Verkaut seid ihr. Also was ich vermisse, das sind die Dadaistinnen. Ja? Die jene Dadaistinnen. Die Nazis kaputt. Ich denke, das ist Dada-Sonneure und die Dada-Nüsten, die lachen nicht kaputt, ja? Lieber ein Dada in der Hand als ein Didion da. Ja, das heißt lieber ein Spatz in der Hand wie eine Taube auf dem Dach, du Dadaistu. Ihr Söller Hippen, ihr wisst ja nicht, was Dada ist. Richtig, Kollege, richtig, wisst ihr auch nicht. Ihr Sachhasen. Dada ist akut. Jawohl, früher hatten wir akute Luftgefahr und dann gingen wir Dada da in den Keller. Nee, das war die akute Luftgefahr war. Oder wie war das nochmal? Nee, da. Dada ist eure Hoffnung. Ja, beim Exorzismus hier. Ja, das ist ein Exorzismus. Wo, Exorzismus? Ah, der Dada Botzki, schade, der fehlt heute. Wenn ich das ganze Gemüse hier so sitzen sehe, dann könnte ich da kotzen. Wir werden euch die aufgeblähten Bäuche aufschlitzen und Dada rausholen. Und diese hässlichen, schlaffen Geschlechtsteile, die ihr ohnehin nicht braucht, und da wird abgeschnitten. Weg! Man schießt dir vom Spiel, Mensch. Was soll das überhaupt? Die ganze Dadaerei. Ja, was soll das? Warum stehen wir denn hier und sagen Dada? Ich bin 4 und trinke Bier. Mein Vater ist 5 und hat blaue Strümpf. Ich bin 9 und trinke lieber Wein. Ich bin froh, denn mein Po passt genau auf unser Klo. Bei mir ist das wieder so. 1, 2, Polizei. 3, 4, Offizier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sag mir, wo ist der Dada geblieben? Ringel, Ringel, Rose, ich spieß jetzt in die Hose. Du altes Düsseldier, das kannst du doch nicht hier. Und da, woran ich wollte schmusen, war nur ein Reservebusen. Wie das Fädchen auf dem Turm dreht sich wohl bei Wind und Sturm. So soll sich mein Hemdchen drehen. Lustig, lustig anzusehen. Und an immer an die Popoyetatem kaputt. Oh Gott, oh Gott. Kaputt ist es noch lange nicht. Zeig mir mal dein rund Gesicht. Öldi, söldi, siebdi, sa, rebbedi, rebbedi, knoll. Es stehen 2 draußen vor der Tür, die noch so einsam warten. Mach auf die Gartentür, ich hab noch was vergessen. Da, da, da. Ich möchte so gerne, weiß nur noch nicht was. Da, da, das. Wann lebe ich für mein Leben? Leben, wie ich kann. Wollte ich mir auch Mühe geben, stände es mir auch gar nicht an, gar nicht an. Wer hat dich so schön erwartet? Es ist ein Befreiungsakt. den man durchmacht. Nicht? Man befreit sich von festgefahrenen Formalismen, in denen man gewöhnt ist zu arbeiten. Und so, existenziell gesagt, auf sich zurückgeworfen, wird also eine Fantasie in Gang gesetzt, die viel mehr hervorbringt. Ja, viel mehr auch freisetzt, als, ja, genau, als man nicht? Normalerweise zur Verfügung hat. Indem man von ganze, dieser Formalismen, von denen du sprichst, die man also sonst so in den Arbeiten manchmal doch gebraucht, dass diese Formalismen dann zum Gegenstand der Übung werden oder des Auseinandersetzens. Ja. Ne? Ja. Das finde ich gut, dass ihr das sagt. Man hat also ein Erbe angetreten von literarischen Formen und Ausdrucksformen, künstlerischen Formen. Man hat sehr viel gelernt. Und Dada schafft einmal die Möglichkeit, spielerisch sich davon zu befreien, sich damit auseinanderzusetzen, diese Mittel auch zu reflektieren und zu verarbeiten, zum Teil auch abzuschieben und wieder zu sich selbst zu kommen. Ja. Also ganz unbefangen, sich selbst zu überprüfen. Eine ganz andere Frage ist, inwieweit der nicht direkt am Spiel Beteiligte Dada rezipieren kann. Das ist eine ganz andere Frage. Aber für die mitmachen, darüber sprechen sollten. Ja, das ist bei Improvisation natürlich immer so, dass die selber improvisieren, mehr davon haben, als die Leute, die jetzt zugucken oder zuhören müssen. Ich glaube, auch ein ganz wichtiges Element was bei, machen. Bei wir möchten dann gerne mitmachen. Der Art, wie wir jetzt gearbeitet haben, ist, dass man Spaß an der Sache hat. Mhm. Und sehr über gut. den Spaß als ein Grundmittel eigentlich unseres Berufes, was sich einstellen sollte, wenn wir arbeiten, woran auch immer. Das ist schon so für mich eine Möglichkeit, Spontanität zu wecken. Erst muss es Spaß machen. Über den Spaß kann man zu viel freieren Ausdrucksformen kommen, als man es durch diese strenge, harte, sich selbst nötigende, erpressende Ausdruckszwänge hat, die man oft absolvieren muss in gewissen Stücken. Wenn wir gestern denken an die Konfrontation mit dem Chor, habt ihr ja praktisch, wart ihr die Wortführer, die Vertreter dieser Texte. Mhm. Was ist da passiert? Wie war ich dazu? Ja, das fand ich eigentlich das für mich eine der interessantesten oder die interessanteste Beobachtung, nämlich gegenüber einem sogenannten Publikum, das wir im Hörfunk natürlich nicht so direkt erreichen wie da in die Situation im Sendesaal. Dass gerade durch die Publikumsbeschimpfung, die also nicht, wie wir jetzt wissen, nichts Neues ist, dass gerade dadurch ein gewisser, ja, fast familiärer Kontakt zu einem Publikum zustande kommt. Mhm. Also, so gesagt, man beschimpft sich am meisten wahrscheinlich in einer richtig funktionierenden Familie. Und, fremden Leuten gegenüber hat man immer eine gewisse Distanz. Und da wurden Distanzen aufgehoben und scheinbar aufgehoben, vielleicht auch nicht endgültig aufgehoben, aber angekratzt. Ja. Und da kamen Sachen in Bewegung, Reaktionen, die sicherlich nicht bewusst, gefühlt, kontrolliert waren, eben gerade nicht kontrolliert waren, die aber jetzt diese Distanz des Dichters einmal, dann die Distanz, auch eure Distanz, die ihr sonst habt, die Rampe, in einer Weise überspielt und aufhob. Das war ein ganz neues Verhältnis zur Literatur. Ja. Das ist das erste Mal machten, nicht? Als sie wirklich noch nicht wussten, worum es ging. Ja. Da waren ihre Reaktionen zwar sehr sparsam, da waren sie aber, das konnten wir ja genau kontrollieren, da waren sie aber genau echt, da waren sie vollkommen richtig. Ja, auch Aggressionen. Und nicht, da kamen so, es kamen so ein paar Akzente raus, die genau dem Text entsprachen. Mhm. Und beim zweiten Mal, da möchte ich das noch ein bisschen erweitern. Sie haben zwar, wie wir ja kontrollieren konnten, das Wort Dada versucht, so oft als möglich reinzubringen. Mhm. Sie haben es aber in die Sphäre hinein projiziert, in der sie ihre komischen Nummern und ihren Humor sonst zu absolvieren pflegen. Das war eigentlich die von uns ganz bewusste Konfrontation. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen überprüfen, wie ist das, wenn Künstler Unkunst machen und wenn Nicht-Künstler diese versuchen, Unkunst auch machen. Zu Unkunst machen. Ja, zwischen beiden. Unkunst, ja. Es könnte ja sich irgendwo berühren. Das wäre eine These. Ich glaube, das findet nicht statt. Es ist ein unendlicher Unterschied zwischen der Kunst der Unkünstler und der unbegrenzter Künstler. Es waren ein paar Stellen, gab es wohl, wo sie das durchbrochen haben, nicht? Mhm. Wenn der eine also ins Metaphysische, ja. Warum ist Dadawotski nicht da, nicht? Ja. Das ist natürlich dann genau das, was man erreichen will. Das ist für zum Beispiel eine Erfindung, die jemand gemacht hat. Aber wenn jemand zurückgreift auf so feststehende Muster, die so aus einer bestimmten Erfahrung kommen, aus einer bestimmten alltäglichen Erfahrung, da stellt sich eben für mich heraus, dass es eben kein Dada ist, was sie dann machen. Ne? Ich fand es aber trotz allem sehr erstaunlich, dass in dieser Situation, in der sich jetzt der Chor befand, er sich meines Erachtens doch enorm geöffnet hat. Ja, das ist eine andere Frage. Dada hat also aufgeräumt mit dem Zwang, hohe Kunst zu machen, also praktisch das Niveau so weit gesenkt, dass man anfangen kann, wieder beim Abzählreim, beim Kinderreim und bei einfach dem freien Assoziieren und so weiter. Nun gibt es aber einen zweiten Fundus, den man mit sich rumschleppt. Und das wäre den wir selber, nicht freigelegt haben. Wir können also auch dieses Stadium von Unschuld nur ganz, ganz schwer erreichen. Nicht? Das, was für mich die wirklich umwälzende Neuerung von Dada ist, dass Dada versucht hat, Schluss zu machen mit dem Kult des großen Künstlers, das nur einer kann. Ja. Wir dichten kollektiv. Ja? Und dann haben sie gesagt, Dilettanten heraus, nicht Künstler. Wie weit das Zukunft hat, ist die Frage. Gerade in einer Zeit, in der die Menschen ununterbrochen mit nicht überprüfbaren oder nicht mehr überprüft werden wollenden Thesen behämmert werden, nicht von allen Seiten einer solchen Reizüberflutung an nicht überprüfbaren Dingen ausgesetzt sind, kann das natürlich als Widerpart gegen eine so streng regulierte Welt, kann das natürlich ein echtes Ventil sein. Um 10:50 ist der Lenz vorbei. Alle Fliegen, die schon da sind, alle Mütter, die Mama sind, alle Herren, die Papa sind, singen Lieder, die da sind. Alle Vögel, alle. Sie hörten eine Hommage à Dada unter dem Titel Dadaphon von Paul Pörtner. Musik Manfred Niehaus, Sprecher waren Eberhard Feig, Günther Sauer, Michael Thomas. Es wirkten mit 5 Musiker und ein deutscher Männerchor. Regie Paul Pörtner. Sie hörten eine Sendung des WDR.